Seit gestern debattieren die Abgeordneten im britischen Unterhaus über den Brexit. Mal wieder, muss man ja dazu fügen. Und die auf 5 Tage angesetzte Debatte, die begann gleich mit einer Niederlage für Premierministerin Theresa May. Friedbert Meurer in London, was bedeutet die Abstimmung gestern für die Regierung? Vor allen Dingen bedeutet es für die Regierung, dass das alles jetzt sehr schnell gehen muss, falls es, womit aber alle rechnen, am Dienstag zu einer Niederlage kommt und das Unterhaus den Vertrag mit der EU ablehnt. Ursprünglich waren vorgesehen für diesen Fall, dass dann Theresa May 21 Tage Zeit hat, eine Alternative zu präsentieren im Unterhaus. Diese 21 Tage sind jetzt zusammengeschnurrt worden auf nur noch 3 Tage, 3 Sitzungstage. Das wäre nächste Woche der Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist kein Sitzungstag, also dann der Montag danach, der Montag, der 21. Januar. Bis dahin schon muss Theresa einen Plan B präsentieren, hat also extrem wenig Zeit dafür. Aber hat denn Theresa May diesen Plan B in der Schublade oder in der Handtasche? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat ihn nicht. Plan B, sagt sie immer, ist No Deal. Kein Vertrag. Entweder mein Vertrag oder kein Vertrag. So einfach ist das, sagt sie. Sie wird natürlich versuchen, nach Brüssel wieder zu gehen, die EU zu bewegen, zu sagen, seht, was wir hier für eine schwierige Situation haben. Es ist auch in eurem Interesse, dass der Vertrag von uns ratifiziert wird. Also kommt uns doch bitte entgegen, vor allen Dingen in der Nordirland-Frage. Damit ist aber nicht zu rechnen, nicht in der Art und Weise, dass das Unterhaus oder beträchtliche Teile davon besänftigt wären. Also, was ist der Plan B? Der Plan B wird jetzt vermutlich vom Parlament entschieden werden. Gestern, das war ein Machtkampf zwischen Regierung und Parlament. Das Parlament kann jetzt erheblich ein Wort mitreden, wohin die Reise gehen soll. Nur ist die Wahrscheinlichkeit groß, Sie haben es auch gesagt, dass May eine Niederlage erleidet bei der Abstimmung am kommenden Dienstag über das von ihr ausgehandelte Abkommen mit der EU. Fragt man sich, was passiert dann? Vermutlich als allererstes wird am nächsten Morgen Labour und Jeremy Corbyn einen Misstrauensantrag gegen Theresa May stellen, faktisch also einen Antrag, das Unterhaus aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Man geht hier allerdings ein wenig davon aus, dass Labour diesen Antrag verlieren wird. Denn dieselben Leute bei den Konservativen, die vor Weihnachten Theresa May stürzen wollten, wollen keine Neuwahlen. Sie werden dann für Theresa May stimmen. Also Neuwahlen wird es nicht geben. Was wird es dann geben? Eine Möglichkeit ist natürlich, den Brexit zu verschieben. Da gab es letzte Woche einen Zeitungsbericht vom Telegraph, viel beachtet, wonach die Regierung schon die Fühler ausgestreckt hätte, den 29. März um einige Monate zu verschieben. Nur verschieben bedeutet nicht, das Problem zu lösen. Also könnte auch ein Antrag kommen, sehr schnell vielleicht, auf ein zweites Referendum. Nun sitzen Sie in London und beobachten das alles. Sie haben gerade berichtet, dass es einen Brexit der Film gegeben hat. Wir wollen natürlich wissen, wie dieser Film dann weitergehen würde. Verschiebung des Brexit, Brexit ohne Abkommen, neues Referendum, Neuwahlen. Worauf tippen Sie, Herr Meurer? Ich tippe darauf, dass man einen Weg finden wir, eine Einigung finden wir. Sie sehen, ich tue mich natürlich schwer mit der Prophezeiung. Also, ich glaube nicht an ein zweites Referendum. Dafür gibt es keine Mehrheit im Unterhaus. Die Hürde ist extrem hoch. Im Land würde es zu Straßendemonstrationen und Protesten kommen. Zweites Referendum glaube ich nicht. Letzten Endes bleibt doch nur Theresa May's Deal. Werden zähneknirschend, müssen das am Ende alle einsehen, die kein Chaos wollen. Friedbert Meurer war das aus London über die Lage vor der Abstimmung über Theresa Mays Ausstiegsplan aus der Europäischen Union.